täglich den Ungeschundenen. Täglich bluten neue Wunden. Deutschland, der Land der verfälschten Wahrheit. Keiner sieht dein bitteres Leid. Deutschland, dein Land der Unvernunft. Eine Heimat mit dunkler Zukunft. Doch wenn der Sturm sich erhebt und dein Land wieder lebt, dann bist du frei. Wenn der Sturm sich erhebt, stolz die deutsche Fahne weht, dann bist du frei. Wenn der Sturm sich erhebt, wenn der Sturm sich erhebt, dann bist du frei. Menschen voll Feigheit, statt dem Morgen lebt die Vergangenheit. Deutschland, dein Land, mit Fremden zu Millionen. Deutsche auf der Straße wohnen. Deutschland, dein Land, der verschmutzten Natur. Mit gebrochenem Stolz und zerstörter Kultur. Deutschland, dein Land, das um Hilfe schreit. Doch wenn der Sturm dich erhebt und dein Glanz wieder lebt, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt und stolz die deutsche Fahne weht, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dann bist du frei. Leben, die dich lieben. Deutschland, dein Land, in dir zu leben ist schwer. Doch wir kämpfen für dich und wir werden mehr. Deutschland, dein Land, das sich selbst befreit, wenn jeder von uns diese Wunde heilt. Weil der Sturm sich jetzt dahin und dein Land wieder lebt. Wann bist du frei? Weil der Sturm dich jetzt dahin und stolz die deutsche Fahne weht. Wann bist du frei? Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dich erhebt, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dich erhebt, bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dich erhebt, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt und stolz die deutsche Fahne weht, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dich erhebt, dann bist du frei. Wenn der Sturm dich erhebt, wenn der Sturm dich erhebt,